herzlich willkommen zur One Piece Kapitel Review, diesmal mit Kapitel 860, das den Titel trägt, um 10 Uhr beginnt die Party. Und mit mir dabei ist natürlich wie immer der Max. Hallo Max. Moin Moin. Und ja, wir fangen direkt an mit der Coverpage. Wir sehen Sir Crocodile, der im strömenden Regen einem kleinen Mops, einem kleinen Welpen, einen Regenschirm offen hält, damit er nicht nass wird. Sehr geil. Ja. Ich hab die Coverpage gerade vor 5 Minuten das erste Mal gesehen. Ich hatte die heute beim ersten Lesen irgendwie direkt weggeklickt. Das ist ja total cool. Also ich habe mich das letzte Mal ja ein bisschen abfällig über die Fanwünsche geäußert, weil ich halt gern wieder Cover-Stories, also durchgehende Cover-Stories hätte. Aber das ist echt geil. So, ich meine, Crocodile, der so ein bisschen genervt ist, weil seine Schwäche Regen, aber dem Mops hält er trotzdem den Schirm. Irgendwie ganz witzig. Ja, finde ich auch eigentlich ganz cool. Man hat so einen schönen Kontrast. Ich frage mich nur, warum es unbedingt Crocodile sein muss. Ja, war halt der Fanwunsch, oder? Ja gut, dann war wohl jemand extremer Fan von Sir Crocodile, gut. Zu Recht, ist ja auch ein cooler Charakter. Ja, okay. Wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen drauf spekuliert, dass er dieses Kapitel auftaucht, aber leider nicht. Nee. Ja, zum Inhalt fassen wir mal kurz zusammen, bevor wir ins Detail gehen. Es beginnt damit, dass Peckoms an der Ostküste von den Sonnenpiraten zurückgelassen wird, die sich auf Jimbeys Wunsch aus Big Moms Gebiet jetzt zurückziehen. Mhm. Was Jimbe dann noch genau sagt, da gehen wir gleich drauf ein, weil das doch recht interessant ist. Ja, dann beginnt tatsächlich so langsam die Hochzeitszeremonie. Zumindest trudeln die Gäste ein. Die Windsmoke-Familie macht sich auch langsam auf den Weg. Die Party findet anscheinend auf dem Dach des Schlosses statt. Und dann kommt der große Moment, auf den ich schon seit Wochen hinfieber. Man sieht endlich mal die Unterweltbosse, wie sie da ankommen. Und sollen wir jetzt schon drauf eingehen, was wir von ihnen halten? Oder? Nee, sag erstmal, was sonst noch passiert. Also genau. Also die über neue Charaktere kann man sehr, sehr viel sprechen. Ja, okay. Also die Untergrundbosse tauchen auf und werden dann auch langsam zur Party gebracht. Bisschen weiter hinten, glaube ich, ist das, wird ein weiterer Unterweltboss namens Jigra von Batch aufgehalten, weil er nicht die Sicherheitskontrollen durchlaufen will und wird daraufhin von dem zweiten Sohn der Charlotte-Familie, Charlotte Katakuri, mit einer Gelee-Bohne erschossen. Ein schöner Tod. Ja, und tja, da ist schon eigentlich so der größte krasse Moment in diesem Kapitel, denn wir erleben einen Charakter mit dem neuesten, höchsten Kopfgeld. Jack wurde abgelöst, jetzt ist es Katakuri mit einem Kopfgeld von 1.057.000.000 Berry. Ist eine Hausnummer, ja, auf jeden Fall. Genau, und ja, dann geht's zum Schwenk auf die Party, wo Big Mom dann auch auftritt und sagt, ja, jetzt geht's los. So. Jo, inhaltlich gesehen passiert eigentlich nicht mehr. Nee. Wir haben auch nur 12 Seiten, sehr kurzes Kapitel, wenn man die Coverpage weglässt, 11 Seiten. Aber ich finde dafür ein sehr, sehr gutes Kapitel. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so begeistert, weil mir so ein bisschen das Pacing fehlt, aber da sage ich gleich, glaube ich, noch was zu. Ich fange vielleicht dann damit an, wo ich am meisten Probleme habe. Ich verstehe den Gedankengang von Jimbe nicht so ganz, die Fischmenschen-Piraten wegzuschicken. Weil ihm wird ja sicherlich bewusst sein, dass es in irgendeiner Art und Weise zu einem Kampf kommen wird. Und warum dann eine potenziell verbündete Streitmacht einfach wegsenden? Das verstehe ich nicht. Das wird kurz damit begründet, dass er sich Sorgen um die Fischmenscheninsel macht. Aber ich weiß nicht so ganz, ich hätte es geil gefunden, mal was von den richtigen Fischmenschen, von Fischmenschen zu sehen, die was drauf haben. Ich finde es sehr schade. Ich war eigentlich jemand, der fest damit gerechnet hat, dass wir die Fischmenschen in Action sehen, quasi. Ja, zumindest Aladdin. Ja. Vielleicht mal mithelfen. Jetzt so die ganzen anderen Subordinates, die da so mit rumlungern, die wären jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig gewesen, aber ich denke mal schon, Aladdin ist doch der Vize, ne? Also der sollte... Würde ich sagen, ja. Den hätte man schon gern gesehen, ja. Also ich kann deine Zweifel auf jeden Fall nachvollziehen. Allerdings weiß Jimbe vielleicht um die Gefahr um die Fischmenscheninsel und denkt sich daher, ja, je schneller, desto besser, dass die wieder zurückkommen. Ja, vermutlich. Also aus logischer Sicht kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen, aber ich hätte gern Fischmenschen an der Seite der Strohbande gehabt. Starke Fischmenschen, nicht so Versager, wie es die neuen Fischmenschen-Piraten waren. Doping-Fischmenschen. Die Doping-Fischmenschen, ja. Von denen ja wirklich keiner selbst mit Doping was drauf hatte, außer Hody, der mit Doping dann gerade mal unter Wasser Ruffy-Probleme bereitet hat. Aber auch nicht so große Probleme. Wie zum Ja, Beispiel Lucky damals. nee, würde ich auch nicht sagen, nee. Fischmenscheninsel. Oder auch Zorro hat ja unter Wasser gegen ihn gekämpft und hat ihn quasi auch besiegt, aber durch die Pillen ist er, naja. Ja. Ich finde es schade, ich habe mich gefreut, die Fischmenschen an der Seite zu sehen. Was ich ein ganz nettes Detail fand, als sie quasi diese Rede, die zwischen ihnen stattfindet, findet halt unter Wasser statt. Ja. Das sieht man in einem Shot ganz gut und währenddessen halt, wenn so kleine Blasen überall aufsteigen, finde ich so eine ganz nette, ist irgendwie so ein schöner Szenenwechsel mal, dass sie einfach unter Wasser reden, weil sie halt Fischmenschen sind. Sie können Ja, es ich weiß halt. gar nicht, ob wenn das dann im Anime soweit ist, ob die dann auch so einen Unterwasserfilter drauflegen oder weil es halt Fischmenschen sind, normal sich unterhalten lassen, als wären die halt oben Wenn an ich mich Land. richtig entsinne, konnte im Palast Zorro auch unter Wasser relativ normal reden. Also ich denke mal, Naja, dass wir da wissen der alle, dass das natürlich gut das funktioniert, unter funktioniert Wasser zu reden. genauso funktioniert das, ja. Das Schöne an der Szene ist auf jeden Fall Jimbes Bekenntnis und ähnlich wie Pedro, also ihre Prämisse im Arc ist quasi dieselbe. Sie wollen Ruffy helfen und ob sie dabei ihr Leben lassen, ist ihnen eigentlich egal. Aber da sagt Jinbei nämlich einen Satz. Er sagt, er möchte irgendwann in der Zukunft den Strohhutpiraten beitreten. Nun ist sich die Community ja recht einig oder es ist recht sicher, dass Jinbei beitreten wird. Und hier wird es jetzt nochmal gesagt, irgendwann. Also nicht unbedingt jetzt nach diesem ganzen Big Mom Whole Cake Island-Ding, sondern irgendwann. Ja. Es kann viel passieren, es kann viel passieren. Also kann ja auch sein, dass die Strohbande quasi vernichtend geschlagen wird und nur so um ein Haar aus dem Territorium irgendwie entkommen kann. Dann wird wahrscheinlich Jimbe in der Pflicht sein, die Fischmenscheninsel zu verteidigen. Und da ich nicht glaube, dass Oda die Geschichten so schreibt, dass es auch ein Zurück gibt, denke ich, dass es dann halt nochmal zu einer Trennung kommen wird. Ja, also da bleibt auf jeden Fall noch abzuwarten, was sich daraus entwickelt. Ja, aber trotzdem ganz schön. Viele im Reddit haben vor allen Dingen auch spekuliert, nach diesen Aussagen muss Jinbe sterben, aber ich meine, das haben sie auch schon bei Pedro gesagt. Ich glaube nicht, dass Außerdem, Jinbe stirbt. Jinbei hat schon eine Magmafaust, ist von einer Magmafaust durchbohrt worden. Der kann schon ein bisschen was ab. Genau. Und Ruffy war quasi tot danach, obwohl Jinbe die Hälfte aufgehalten hat. Naja. ja, und Peckoms wird am Strand zurückgelassen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht den cleversten Plan. So mit Seilen festgebunden an einem Stein, hätten sie ihn vielleicht in Seesteinketten legen sollen oder vielleicht mit aufs Schiff nehmen und dann auf irgendeiner Insel aussetzen sollen. Ja, wahrscheinlich immer noch, weil Pickums halt verletzt ist. Und wenn er sich jetzt halt anstrengen würde, da sich rauszuwinden, was er wahrscheinlich definitiv könnte, reißen vielleicht die Wunden auf oder so. Auf jeden Fall ein sehr Naja. schöner Abschied, finde ich. Oh, da hat gerade jemand laut das Auto angemacht. Naja. im nächsten Abschnitt sehen wir quasi die Windsmokes, wie sie sehr schick gemacht auf dem Weg zur Hochzeit sind. Gefällt mir gut. Also, ich finde vor allen Dingen Raichu mal. Ne, Reishu? Reishu? Man weiß es nicht. Mal angezogen zu sehen, ganz schön. Ich meine, sie ist ein bisschen von dem Mantel verdeckt, aber vom ersten, wie heißt denn der erste? Ich bin da, ich komme da auch jedes Boah, Mal diese durcheinander. Namen von. Wir nennen einfach Frau 1, 2, 3, 4. Okay. Sehr, sehr, sehr schön, wie sie aussehen mit diesem Mantel über die Schultern. Und ich finde. Ich meine, ich habe eben gesagt, nur 12 Seiten, aber dafür alle Seiten außerordentlich schön gezeichnet. Ja, besonders auch hier, ich mag diese Schweinskutsche von das Ja. Schwein, das die Kutsche zieht. Das ist so geil, wie sich das noch zusammenstaucht, wenn es bremst. So. Und das Coole ist, also das letzte Mal war es ja so ein Katzenwesen. Vielleicht ist das jetzt so ein kleiner, ich sag mal, Running Gag, dass halt die Kutsche immer von einem anderen Wesen gezogen wird. Ich mag sowieso Tiere in One Piece, die haben immer so eine lustige Seite. Also ich habe noch kein Tier gesehen. Okay, doch die Bananenkrokodile aus Alabasta, aber die so komplett ernst bleiben und richtig böse wirken. Die früher oder später gucken die immer doof oder sind erschreckt, wenn Ruffy seinen Arm ausstreckt und so. Und, ja. Mir gefällt auch dieses kleine eine Bild, wo null quasi, ich sag jetzt Raichu weiter, Raichu so, Ja. sehr, sehr besorgt um Sanji ist. Also ich denke, spätestens, also es gibt ja auch noch den letzten im Fandom, der immer noch denkt, Raichu wäre böse und Pudding wäre die Liebe. Also aller spätestens jetzt müsste jeder verstanden haben, dass Raichu eine gute ist. Hoffe ich mal. Ja, und auf der nächsten Seite viele, viele Charaktere. Ja, eigentlich so meine Lieblingsseite, muss ich sagen. Sehr schön, ja. Also super gezeichnet. Coole, interessante Charaktere, muss ich sagen. Wollen vielleicht mal rechts anfangen. Ja, okay. Also, wir haben da den Schwarzmarktkönig, genannt, Ja. oder Düfeld, auch genannt Gott des Schicksals. Der sieht schon sehr aus, auch wie so ein Mafia-Typ, oder? Ja, ich Finde muss ich jetzt. schon so ein bisschen. Ich lese es jetzt gerade erstmal auf Deutsch. Im Englischen heißt es God of Fortune. Ja. Es passt ein bisschen besser. Fortune ist ja vielleicht eher in Vermögen Richtung so, ne? Glück. Ja, Glück, Vermögen. Spielglück ist ja auch Fortune. Ja, wahrscheinlich ist er so ein Casino-Boss, ja. Ja, das kann ich mir nämlich eher. Also Gott des Schicksals. Okay. Interessanter Charakter. Passt irgendwie von der Aufmachung her, finde ich, so in dieses Mafia-Setting, was auch Batch. Der hat mich spontan an hier, wie hieß der Taktiker von König Isabello, Dagama? Dagama, ja, stimmt. Von So ein bisschen der sieht er so aus, Körperform, ja. ja. Und er hat riesengroße Ohren. Und eine Zigarre. Und eine Zigarre, ja. Oh, stimmt, die Ohren, die sind mir gar nicht aufgefallen. Aber ein cooler Charakter, kann man auf jeden Fall gespannt sein, was er so drauf hat. Mein Favorit ist eh ein anderer, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Der Vogelmann. Bibo. So, dann haben wir noch ne links neben Düfeld. Düfeld heißt er wahrscheinlich, oder? Ja, Oder du. er heißt nicht Düfeld. Haben wir Stussi, die Prinzessin des Freudenviertels, des Rotlichtviertels. Hui. Das ist cool. Das ist überraschend. Ich glaube, das erste Mal, dass man erfährt, dass es auch in One Piece sowas gibt. Würde ich auch sagen. Also wir hatten schon alles. Sklavenhandel. Wir wissen, dass die Sklaven in Marijoa auch zum gewissen Maße irgendwie als Vergnügungsobjekte da waren. Also das wissen wir mit Boa Hancock, mit der Ja, Liebesfrucht zum ja, Beispiel. Aber das ist so offen. Freudenviertel ist jetzt schon sehr offensichtlich. Und dass es sowas gibt in One Piece. Ich hätte mich wahrscheinlich, wäre es nie eingeführt worden, nie beschwert. Aber dass es es gibt, finde ich ganz cool eigentlich. der Name ist auch sogar Stussi. Ach ja, ist schön. Und ein schöner Charakter, finde ich. Also, gefällt mir. Es ist wahrscheinlich keiner, die irgendwie kampfmäßig groß was drauf hat, denke ich mal. Oder es ist so eine, von der man es nicht erwartet. Wahrscheinlich hier lässt sie so über die Beziehung spielen und was weiß ich nicht. Naja. Ja, dann haben wir außerdem noch den großen Bestatter, Drug Peglo. Der aussieht wie ein Clown. Oder so ein. Nicht nur das, ich finde ihn absolut bescheuert, ganz ehrlich. Ja, er sieht aus halt wie so ein Löwe mit so einer Clownsmaske irgendwie. Ja, ich weiß nicht so ganz, was mir das sagen soll. Er hat außerdem noch eine Sense am Rücken. So Sensenmann, Das passt halt zum Bestatterstyle. Bestatter, aber. Aber die Optik, weil er anhat, so ein Cargo-Hemd. ich weiß, keine Ja, er hat auch Ahnung. irgendwie so eine Binde um Arm, wo dann irgendein Schriftzeichen drauf ist. Was das heißt, weiß ich nicht. Also ich meine, er heißt der Drug. Vielleicht hat er ja wirklich irgendwas mit Drogen zu tun oder so. Wack Peklo. Hm. Ja, Man weiß es nicht. kann man noch nicht so viel zu sagen. Jetzt kommt mein Favorit. Es ist ein großer Vogel. Man kann, es ist wirklich kein Mensch. Es ist ein Vogel. Bin mir Kann nicht man. sicher. Ja, vielleicht ist es ein Teufelshochnutzer, der Typ Vogel. Pelikan oder was ist das? Ich weiß es nicht. Flamingo? Bibo. Bibo. Ja, es ist Ibo aus der Sesamstraße, has gone rogue. Und jetzt ist es der Präsident der World Economic Times, Big News Morgens. Ich glaube, er Also heißt der. Moa Ganz. Wow! Alter! Richtig gut, das fällt mir jetzt erst Ja, auf. oder? Vor allem Okay, ist das dann. in der deutschen Sprechblase auch noch Moa und dann getrennt Gans. Also er sieht nicht aus wie eine Gans, aber wie du schon richtig sagst, also das ist seltsam. Ein Soha-Nutzer vermutlich. Also entweder ein Soha-Nutzer oder eine Vogelspezies. Ja, aber warum, Fischmenschen, wenn er ein Minks. Teufelsfruchtnutzer ist, warum sollte er dann in seiner Tiergestalt rumlaufen? Das ist die Frage. Also ich würde auch auf Vogelmenschen tippen, ehrlich gesagt. Naja, also, aber zu seiner Position ist zu sagen, also er ist der Präsident der World Economic Times. Das klingt nach einer Zeitung und er scheint der Chef dieser Zeitung zu sein. Ja. Und außerdem der Germa 66 wohlgesonnen zu sein. Also die scheinen da gewisse Kontakte zu haben. Es ist sehr cool. Ich würde mich freuen. Also er sagt ja, dass er der Germa irgendwie zugeneigt ist. Ich will jetzt nicht zu sehr in den Theoriebereich abdriften, aber wäre ganz geil, wenn er gegen Tamago kämpft, finde ich. Ja, stimmt, So das ein wäre ganz cool. Hühnerfight. Also ich glaube, Tamago wird Pedro vorbehalten sein, aber so prinzipiell wäre es halt geil. Ja, das stimmt, das hätte schon was. Ja, und vielleicht ist es wirklich die Vogelspezies. Was ich ehrlich gesagt aber nicht ganz glaube, weil die Sache ist, bisher haben wir in Big Mom mehrmals ausdrücklich betont bekommen, dass es alle Spezies hier gibt, außer Riesen. Wir haben aber noch keinen Vogelmenschen gesehen. Das ist halt so der Punkt, wo ich sage, könnte doch eine Soanfrucht sein. Ja, gut. Und vielleicht ist er. Vielleicht ist der Vogelmensch oder die Vogelmenschen, die aber auch in dem Land leben, die schlafen vielleicht gerade alle. Genau. Und außerdem wissen wir ja, wie in der One Piece Welt Nachrichten überbracht werden. Würde ja ganz gut dazu passen. Möwen. Eher als Vogel mit den Vogelpostboten. Ja. Gut. Sehr geil. Also, ich habe die Moa Seite Ganz, aufgemacht. ey. Davon komme ich jetzt nicht los, ey. Sehr Das gut. ist gut, oder? Das habe ich aber wirklich im ersten Moment gedacht. So, nach ganz, ist ein Nicht schlecht. Vogel. Okay, ja, dann haben wir rechts neben ihm den Titan der Depotindustrie oder auf Englisch hieß er, glaube ich, Links. Storage Industry oder sowas. Warehouse, glaube ich. Der Hehler Giberson. Hieß er auf Englisch nicht The Concealer oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Also der Passt Typ aber ist ganz okay. anscheinend so für halt Lagersysteme, Lagerhäuser, sowas alles. Scheint ja da der Chef zu sein. Also ich Ja. muss ganz ehrlich sagen, warum noch ein Alkoholiker? Also irgendwann oder ist doch auch mal gut, oder? Ja. Also, das hat mir jetzt schon so oft. Der sieht auch ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann, wenn du mich fragst. So. Ich finde vom Gesicht her sieht er ein bisschen aus wie Foxy. Ja. Mit dieser Nase. Aber vielleicht ist er ja von Sniper Island wegen der langen Nase. Man Ja, weiß es nicht. wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Kann man nicht so viel zu sagen, finde ich, wie zu Nee. dem Huhn ganz. Bester, also Moa Ganz. Jetzt schon der MVP des Kapitels, finde ich. Ja. Dann haben wir noch den Tiefseeströmung Den Umit. Schifffahrtsmagnat. Ja, also die Bezeichnungen sind jetzt insgesamt nicht so spannend, finde ich. Also Rotlichtviertel, super cool. Das mit der Vogel bei der Zeitung ist auch cool, aber die anderen sind eher so, es könnte auch alles sein. Schwarzmarktkönig dachte ich eigentlich vor dem Kapitel, dass das Joker gewesen wäre. Ja, stimmt. Ja, und der Umid, der sieht aus wie so ein 0815-Pirat. Was mich etwas verwirrt, sind seine Beine. Sehr, sehr, sehr dünne Beine. Ja. Die sind noch dünner als von dem Vogel, Aber von ich, Morgans. als Schifffahrtsmagnat kontrolliert der so die Handelsrouten oder Möglich, ist ja. der zumindest an den größten Handelsrouten beteiligt irgendwie? Das könnte gut sein, ja. Aber Ja, warum man ihn dann Hut. Tiefseeströmung nennt? Gute Frage. Ich glaube, da sollten wir nicht zu viel hinterfragen. Das ist einfach so. Ja. Nee. Die Gans ist super, die Rotlichtfrau ist cool, Stussy und Morgans. Super coole Charaktere, Ich freue hätte ich mich mir drauf. allerdings noch gewünscht, dass die vielleicht Kopfgelder hätten und dass man die auch noch irgendwie vorgestellt bekommt, so. Aber die sind ja anscheinend ja doch irgendwie in legal oder zumindest teilweise legalen Geschäften gehen sie nach, auch wenn sie natürlich auch krumme Dinger ziehen. Aber anscheinend ist die Weltregierung nicht so doll hinter denen her. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er so in die Richtung geht. Sie werden halt geduldet wie Ja. die Samurai, weil sie halt gewisses Kapital besitzen. Ich meine, der Goldfilm ist halt nicht Kanon, aber da ist ja, wird ja genau diese Thematik ja auch aufgegriffen, dass sobald du genug Geld hast, ist es der Marine egal, was du machst. Ja, okay. Ja, die kommen da jetzt an und dann treffen sie auf, wie heißt der jetzt nochmal, der so aussieht wie so ein Harlekin irgendwie, so ein. Perespero. Stimmt, Perespero, oder der stimmt. Perospero. Prospero oder so. Prospero. Ja, der macht den. Eine Das finde ich ja das Rolltreppe. Unspektakulärste, ja. Er stellt den eine Rolltreppe aus Candy her, die nicht aussieht wie Candy. Ey. Also wenn da jetzt auch nicht stehen würde, der Süßigkeitenaufzug, das könnte halt auch jedes andere Material sein. Ja, aber die Gäste scheinen sich zu freuen. Und der eine scheint das aber schon zu kennen. Der scheint also Dauergast zu sein. Der sagt nämlich, ach wie schön, dass diese Süßigkeitenkunst nochmal zu sehen. Und dann wird's spannend. Ja, dann kommen wir nämlich schon zu Jigra, dem Organhändler, der, wie gesagt, vor Batch in der Sicherheitskontrolle steht, sich das aber nicht über sich ergehen lassen will und dann, pam, mit einer Verletzung im Kopf nach hinten umfällt. Batch erkundigt sich natürlich von seinen Leuten, naja, wer war denn das? Dann, aha, Surprise, es ist Katakuri. Der, so wie wir von Batch erfahren, seinen Observationshaki so gut trainiert hat, dass es ihm möglich ist, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Ja, ein ganz neues Niveau, würde ich spontan jetzt mal behaupten. Das ist echt eine Hausnummer. Ich würde aber noch gerne dabei bleiben, warum dieser Jigra nicht reingelassen wird. Nämlich nicht nur, weil er nicht die Sicherheitskontrolle über sich ergehen lassen will, sondern auch, weil er quasi keine Einladung mehr hat. Weil er nicht zur letzten Tea Party erschienen ist. Das hatten wir ja auch schon mal als Thema, dass gesagt wurde von Jimbe, war es glaube ich, dass man eine Einladung zur Tea Party quasi nicht ablehnen Ah ja, kann. stimmt, er sagt, er war auf der Beerdigung seiner Mutter. Genau, und hat zwar Big Mom trotzdem ein Entschuldigungsschreiben geschickt. Was hat Big Mom gemacht? Den Kopf seines Vaters ihm zugeschickt. Kann man schon machen. Also das erfahren wir Karakuri. Sagt ja quasi, was Jigra gesagt hätte. Das hat mich beim ersten Mal lesen auch ein bisschen irritiert. Ja. Ja, aber anscheinend solltest du Einladung von Big Mom.